Von Interesse für uns sind besonders vier Hormone, weil sie bei der Fettverbrennung und Fettspeicherung eine entscheidende Rolle spielen. Erstens, das Wachstumshormon. Es stärkt die Knochen und senkt den Blutdruck, fördert den Fettabbau und das Muskelwachstum. Es wird vor allem nachts ausgeschüttet und setzt die während des Schlafs nötigen Regenerations- und Reparaturprozesse in Gang. Weil dabei bei entsprechender Ernährung und Bewegung auf die Fettdepots zugegriffen wird, ist das Schlank im Schlafprinzip überhaupt erst möglich. Zweitens, die Bewegungshormone Adrenalin und Noradrenalin. Sie befreien bei körperlicher Anstrengung gespeichertes Fett aus dem Fettgewebe. Drittens, das männliche Sexualhormon Testosteron. Es steuert zum Beispiel die Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane, fördert aber auch den Muskelaufbau. Auch bei Frauen spielt das Testosteron für den Muskelerhalt eine kleine Rolle. Werden nämlich Muskeln aufgebaut, kann mehr Fett verbrannt werden. Die Fettverbrennungskapazität steigert sich also. Und viertens, ganz wichtig, das Insulin. Es ist das zentrale Stoffwechselhormon und nimmt eine entscheidende Rolle bei der Versorgung der Zellen ein. Es bringt Nährstoffe zu den Zellen und entsorgt Überschussnährstoffe, also zum Beispiel Zucker und Fett, in das Fettgewebe.